Mädchen und ich trage Dede. Auf meinem T-Shirt und der guckt auf meine Titten. Shimmy, shimmy, Lady, bleib entspannt und rauch ne Kippe. Warum wird mir so heiß, weil alle Ladies sind am Strippen? Daddy lässt die Scheine fliegen und lässt sich nicht bitten. Ich sag, du machst mich geil und dann weiß ich, es seine Lippen. Fuck, Baby, Baby, ja, ich mag es, wenn es bounce. Oh my God, komm doch mit in meine Lounge. Lackschuhe, viel Booty, geile Frauen. I got what you want, Fille, und ich will es auch. Stell dir vor, dass wir heute Abend zu zweit wären. Was wär dir das für ein Preis wert? Get on it, ich will bisschen Alkohol, ne Fluppe und Sex. Stell dir vor, dass wir heute Abend zu zweit wären. Was wär dir das für ein Preis wert? Girl, super sexy. Ich frag mich, wer.